Science Fiction als Radiospiel. In dieser Sendereihe aus dem Studio Heidelberg-Mannheim des Süddeutschen Rundfunks bringen wir heute das Hörspiel Aussichtslose Varianten von Hans-Joachim Alpers und Werner Fuchs nach einer Erzählung von George R.R. Martin. Du hast was dagegen, mit mir zu reden, oder wie sehe ich das? Wenn ich wirklich mit dir reden könnte, so wie früher. Damals warst du eine andere Frau, Casey. Ach ja. Vielleicht habe ich mich gar nicht verändert. Vielleicht warst du damals ein anderer Mann? Ach ja. Kein ewiger Verlierer, kein Versager? Da haben wir wieder das Thema Nummer 1. Peter Norton, der Versager. Peter Norton, der nicht genug Dollars nach Hause bringt. Peter Norton, Peter Norton, Peter Norton. Peter Norton, dessen Ideen Müll sind. Na und, stimmt's etwa nicht? Ich habe mal an dich geglaubt. Ein bisschen glaube ich ja noch immer an dich. Aber du lässt dich gehen. Zeig mir und dem Rest der Welt, dass noch mit dir zu rechnen ist. Ja, ja, ja. Erst Schläge in die Magenruhe und dann moralische Appelle. Dass diese Mischung bei mir nicht zieht, das solltest du inzwischen wissen. Warum wolltest du eigentlich unbedingt, dass ich mitkomme zu diesem Bunch? So heißt er doch. Ja, ganz recht, bloß Spanisch. Warum, warum? Um ihm etwas vorzugaukeln, was nicht da ist. Ehrliches Glück, Zufriedenheit, Erfüllung, Glück. Da hättest du lieber eine Schauspielerin engagieren sollen. Warum? Warum muss ich mit? Wer ist dieser Banisch überhaupt? Ein Bekannter aus dem College. Ja, ja, ich weiß. Ja, was willst du hören? Banisch ist ein schwerreicher Industrielle. Elektronik. Wachstumsbranche. Kann er etwas für dich tun? Ja, wir wären die Letzten, denen er die Hand reichen würde. Und abgesehen davon, keiner von uns würde etwas von ihm annehmen. Wer keiner? Die anderen Gäste heute Abend. Freunde aus dem College. Ach, und ihr alle folgt der Einladung eines Mannes, den ihr offenbar nicht leiden könnt? Also, da komme ich nicht mit. Er war erfolgreich und ich nicht. Die anderen auch nicht. Früher war alles umgekehrt. Bruce Banisch war der Versager. Wir anderen hatten Erfolg. Ja, wir wären fast sogar mal ins Endspiel um die Schachmeisterschaft der amerikanischen Universitäten gekommen. Aber dieser Banisch hat alles vermasselt. Du hast mal Schach gespielt? Ja, seit damals nicht mehr. Dieser Banisch, das Spiel war überhaupt nicht zu verlieren, aber er hat es geschafft. Es ist ihm gelungen, zu schmeißen. Ach so, na ja. Banisch war ein schlechter Schachspieler, wurde aber ein guter Geschäftsmann. Bei euch war es umgekehrt, hm? Jetzt willst du Banisch beeindrucken. Wie denn? Ach, was ist denn los? Ja, wir sind da. Hier wohnt Banisch. Boah. Mein Gott. Na, das sieht aber wirklich nach Geld aus. Ja. Das Haus sieht aus wie eine Burg aus Beton. Aber vom Feinsten. Abweisend, unzugänglich. Guck mal, Fenster wie Schießschachten. Also da möchte ich nicht wohnen. Los, los, worauf wartest du noch? Ja, wie sollen wir da reinkommen? Ich sehe gar keinen Eingang. Schau mal da drüben. Das Tor zur Tiefgarage öffnet sich. Offensichtlich hatten wir uns schon gesehen. Oh, direkt im Wohnzimmer. Wohnzimmer. Ganz schön groß und exotisch ist das hier. Unser Gastgeber hat sich ja den halben Dschungel ins Haus geholt. Easy! Ja, Mensch! Hallo! Lange nicht gesehen, alter Junge. Mensch, du hast dich ja in all den Jahren kein bisschen verändert. Immer noch mit Bart und Jeans. Ganz der alte Easy. Hallo. Das ist ein Kompliment oder eher Mitleid. Leben ist Veränderung, haben wir früher mal gesagt, weißt du, ne? Ja, so gesehen bin ich wohl eher tot als lebendig. Wie sagt man, ein wandelndes Denkmal. Hallo. Ich bin Easy. Oh, Entschuldigung. Ja, das ist Casey, meine Frau. Freut mich, Sie kennenzulernen. Sag mal, wo ist Steve? Unten in der Garage habe ich seinen alten Käfer zwischen den Nobelkisten gesehen. Mein Gott, wie lange fährt er das Ding eigentlich schon? 15 Jahre? Ach, mindestens. Auch so ein Denkmalspfleger. Treibt sich hier irgendwo rum. Wahrscheinlich auf der Suche nach einem Drink. Ja, und Banish? Brucey hat sich noch nicht blicken lassen. Ich nehme an, er zögert seinen Auftritt hinaus, bis wir alle da sind. Ja. Wahrscheinlich wollt ihr erstmal auf euer Zimmer. Ja, wie sollen wir die finden, wenn der Gastgeber fehlt? Ach ja, ihr habt ja die Wunder von Banishland noch nicht erlebt. Sehen wir da hinüber. Oh, ein Bildschirm in der Wand. Das, ja. Sag mal, das war doch gerade noch ein abstraktes Gemälde, Casey. Ja, willkommen, Casey und Peter. Ja. Eure Suite ist im zweiten Stock, erste Tür rechts. Macht es euch gemütlich. Wurde auch so empfangen. Das ganze Haus steckt voller elektronischer Spielereien. Ich hab's ein bisschen nach Hause. Erst mal eure Sachen aus. Kommt dann wieder her, okay? Reizender Bursche, unser Gastgeber. Ich habe keine Lust, für einen elektronischen Voyeur eine Piepshow abzuziehen. Das sollte mich nicht wundern, wenn hier versteckte Kameras angebracht wären. Der Banish war immer schon ein komischer Bursche. Ja? Ja. Er war ein Angeber. Prahlte damit, wie gut er Schach spielen konnte und wie schlau er sei. Ich konnte ihn einfach nicht ernst nehmen. Easy heckte immer eine Menge Streiche aus und Banish war sein Lieblingsopfer. Meine Güte, was haben wir über den gelacht. Ganz plump war er, ein Gesicht wie ein Backenhörnchen. Und dann hat er auch noch einen Bürstenhaarschnitt gehabt. Der lächerlichste Kerl an der ganzen Uni. Ich habe ihn nie mit einem Mädchen gesehen. Schwul? Völlig asexuell. Ist mir ein Rätsel, wie er derart viel Geld machen konnte. Ausgerechnet er. Denn Mario hätte ich das viel eher zugetraut. Banish dagegen wirkte wie... ja, wie arrogantes Mittelmaß. Tja, er hat euch eben getäuscht. Ach, komm, hör auf. Na, also dein Freund Del Mario ist auch nicht gerade eine Zierde der Menschheit. Hast du nicht seine Fahne bemerkt, als er uns vorhin auf der Treppe begegnete? Der Kerl ist doch ein wandelndes Whiskyfass. Und dann diese schmuddeligen Klamotten. So ungepflegt. Glaubst du, dem laufen die Mädchen nach? Ich habe ihn kaum wiedererkannt. Früher war er schlank und drahtig. Außer einem gelegentlichen Bier hat er früher keinen Tropfen angerührt. Jammer. Naja, komm, lass uns runtergehen. Ich möchte mit Easy reden. Übrigens, habt ihr Banish schon gesehen? Das ist eine verdammt noble Kiste, die er sich hier hingestellt hat, wa? Tja. Sag mal, wie zum Teufel hast du die Stereoanlage gefunden, die ich sehe? Ich sehe nirgends eine. Die Anlage ist versteckt und reagiert auf akustische Signale, computergesteuert. Ich habe gesagt, Schubert. Sag mal, Steve, hast du nicht damals an der Uni auch mit ähnlichen Sachen herum experimentiert? Hier, dein Bier. Ja, danke. Tschüss. Ja. Wer hätte sich schon träumen lassen, dass es Brucey so weit bringt? Unser alter Funny Bunny. Tschüss. Oh, gut. Er war wirklich genial. Klar, die Idee hatte ich auch. Wisst ihr noch, wie ihr mich aufgezogen habt, dass ich damals begann, einen Tonabnehmer auf einem verbogenen Kleiderbügel zu befestigen? Dieser verdammte Schnupfen vertragt das Truppenklima hier nicht. Ja, im Prinzip funktionierte meine stimmaktivierbare Anlage auch. Ein und aus. Man musste nur laut genug rufen. Eigentlich wollte ich nach dem Studium daran weiterarbeiten, hab's aber nicht getan. Ach, ich finde, wir haben jetzt genug Musik gehört. Danke. Toll. Sag mal, wie hat Banisch euch hergeholt, Peter? Was meinst du mit hergeholt? Er hat uns eingeladen. Uns hat er auch eingeladen. Aber ich habe abgelehnt. Du weißt ja, Brucey zählte nie zu meinen Freunden. Aber jetzt sitzt er am längeren Hebel mit seiner dicken Brieftasche. Ich bin nämlich bei einer Werbeagentur in New York beschäftigt. Und man sagte mir, ich solle hinfahren. Andernfalls würde ich meinen Job verlieren. Ja. Interessant, wa? Also, Peter, am liebsten würde ich wieder gehen. Sie was zeigen. Was ist denn? Komm mit. Hier. Sieh dir das mal an. Die Schweinespiel. Die Figuren sind aus Elfenbein und Onyx, nicht? Ich meine etwas anderes. Ja, das Brett ist in einen antiken Tisch eingelassen. Das ist sicher wahnsinnig teuer. Nein, Peter, die Stellung. Ich kenne sie. Hör sie genau hin, Peter. Das Spiel. Ja, das Spiel von der College-Meisterschaft. Die kritische Stellung aus dem Spiel Banisch gegen Wesley. Also doch. Ich war mir nicht ganz sicher. Aber ich, wie könnte ich mir nicht sicher sein? Ich habe damals genau neben ihm gesessen. Das ist die Stelle, an der Bunny die Sache verbockt hat. Anstatt zu opfern, hat er den König gezogen. Das hat uns den Sieg gekostet. Ich habe meine beste Partie geliefert, einen Meister geschlagen. Und was hat es gebracht? Nichts. Dank Bunny. Springer schlägt Bauer. Ist alles, was er hätte spielen müssen. Das hätte die Verteidigung aufgerissen. Schach, Schach, Schach. Und dann hätte es irgendwann matt gegeben. Tiefster Mario. Aber du hast den entscheidenden Zug nie herausgefunden. Du hast diese Stellung wochenlang analysiert, aber die Mattführung hast du nie gefunden. Ach, ich habe ein Dutzend gefunden. Ja, aber keine einzige war zwingend. Wesselaire war ein internationaler Meister. Er wäre nie auf deine Mattstrategien reingefallen. Hallo, Bruce. Hallo, Easy. Nett, dich wiederzusehen. Wie lange ist es her? Du weißt, wie lange es her ist. Und ich weiß es auch. Nun, es hat keinen Sinn, um dieses blöde Schachbrett herumzustellen. Setzen wir uns an den Kamin, bitte. Hallo, Bruce. Das ist Casey, meine Frau. Hallo. Danke. Tja, Ein hübsches Haus hast du hier. Ich hatte eben Erfolg. Ich weiß kaum, was ich mit deinem Geld alles anfangen soll. Ach, ich prahle hier, wo ich doch der Aufzählung eurer Triumphe lauschen sollte. Hm? Wie ist es euch ergangen, meine Freunde? Du zuerst noch. Du bist schließlich der Kapitän des Teams. Wie ist es dir ergangen? Ach ja, ganz gut. Mir gehört jetzt ein Buchladen. Ach, ein Buchladen? Das ist ja großartig. Ich erinnere mich dunkel, dass Bücher schon immer deine Leidenschaft waren. Aber wolltest du nicht schreiben, anstatt sie zu verkaufen? Was ist aus den Romanen geworden, die du schreiben wolltest, deiner literarischen Karriere? Ja, die Zeiten ändern sich, Bruce. Ich hatte nicht viel Zeit zum Schreiben. Ach, keine Zeit zum Schreiben. Schade, Norton. Du warst so vielversprechend. Oh, das ist er immer noch. Verspricht sich und anderen viel, aber er schreibt nie. Deine Frau ist sehr geistreich, fast so ulkig wie Easy damals am College. Bist du immer noch so ein humorvoller Mensch, Stuart? Ich bin allenfalls hysterisch. Ich weiß nicht, ob Ihnen Peter die Geschichten über den alten Easy erzählt hat, Mrs. Norton. Nein. Ich war zum Beispiel dem Mädchen gegenüber sehr geheim. Aber Easy ging mit 100 Freundinnen aus. Und jeder war so großartig. Einmal bekam er Mitleid mit mir und bot mir an, eine blinde Verabredung für mich zu treffen. Ich akzeptierte, aber als das Mädchen im Park ankam, wo wir uns treffen sollten, trug sie eine dunkle Brille und tastete mit einem weißen Stock herum. Oh. Entschuldigung. Es tut mir leid. Ja, das macht doch nichts. Lach nur. Es war wirklich komisch. Sie war Schauspielschülerin, probte für ein Stück, aber ich brauchte den ganzen Abend, um das herauszufinden. Das war nur ein Streich. Es gab aber Hunde. Ja, war vor langer Zeit, Bruce. Kinderei. Oh, Joe, das ist das erste Mal, dass du Bruce zu mir sagst. Früher hast du mich immer Brucey genannt. Mein Gott, wie habe ich diesen Namen gehasst, Brucey. Brucey, ich habe ihn verabscheut. Wie oft habe ich dich gebeten, mich Bruce zu nennen? Und nach 3 Jahren hattest du tatsächlich ein Einsehen und sagtest, Brucey sei wirklich kein Name für einen 20-jährigen A-Klasse-Schachspieler. Ja, und dann hast du gesagt, Brucey sei nun out. Aber sofort würdest du mich Bunny nennen. Spielt einer von euch noch? Nein. Ich bin so beschäftigt. Seit der College-Zeit keine ernsthafte Partie mehr. Ich bin jetzt internationaler Meister. Oh. Was? Das freut mich sehr für dich, Bruce. Tja, genieße dein Geld und dein Banischland und deinen Rang. Ich für meinen Teil werde mich jetzt verabschieden. Ja, nett, euch mal wiedergesehen zu haben. Wirklich easy? Jetzt schon? Komm, du kannst deine Ego-Spielchen in den nächsten Tagen mit den anderen treiben, Banish, aber nicht mit mir. Du warst schon immer ein Pickelhirn und ich habe keine Lust mehr anzuhören, wie du Jahrzehnte alten Alter ausquetscht. Casey. Ja. Es war nett, sie kennenzulernen. Es tut mir leid, dass dies nicht unter angenehmeren Begleitumständen geschah. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Er wird wiederkommen. Das glaube ich nicht. Er wird bestimmt wiederkommen, Norton. So, und jetzt bin ich mal an der Reihe mit den kleinen Späßen. Aber macht euch keinen Gedanken darüber. Ich muss mich jetzt um das Abendessen kümmern. Bestimmt habt ihr einen Bärenhunger. Wir treffen uns in, sagen wir, 10 Minuten im Esszimmer. Ich komme mir vor wie in einem absurden Theaterstück. Hey, was ist los? Wo ist der Kerl? Er wollte sich ums Abendessen kümmern. Was ist los, Issy? Die Garagentür geht nicht auf. Ich komme mit dem Wagen nicht raus. Einen anderen Ausweg scheint es nicht zu geben. Selbst wenn es einen gibt... Auto kommt man hier hier nicht weit. Bis zur nächsten Ortschaft sind es mehr als 50 Kilometer. Oh, ich spreche mit meinem Käfer durch. Wie im Kino. Du spinnst ja, die Tür ist aus Stahl. Ich werde Bruce hier ein Stück gerissen. Isi, er will uns provozieren. Dann eben nicht. Er hat ein paar Leibwächter hier. Ein tätlicher Angriff auf ihn und du landest im Gefängnis. Das wird sich noch zeigen, wer hier im Gefängnis landet. Was Banisch sich hier leistet, das ist Freiheitsberaub. Ruf doch die Polizei. Polizei. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir auf, ich habe kein Telefon gesehen hier. Ist kein Telefon. Ja. Was? Auch nicht in unserer Suite. Ja, das stimmt. Peter hat recht. Der Kerl hat uns schachmatt gesetzt. Wir sind gefangen. Er hat ein Spiel mit uns vor. Wenn er mit uns spielen will, muss er sich vorsehen. Wir werden sein Spiel mitspielen und ihn dabei schlagen. Banisch hat die großen Spiele immer verpatzt. Er wird auch dieses verlieren. Verlieren? Wir haben doch alle verloren. Wenn ich an die College-Zeit zurückdenke. Wie viele Möglichkeiten schien das Leben damals zu bieten? Aber da begann unser Spiel. Noch glaubst du, alles werden zu können. Lehrer, Journalist, Buchautor, Politiker, was immer dir Spaß macht. Ja, und dann geht es Zug um Zug. Du musst Entscheidungen treffen. Die Zahl der verbliebenen Möglichkeiten nimmt ab. Und irgendwann stellst du fest, dass die ursprünglich vorhandenen Alternativen verschwunden sind. Ach du lieber Himmel, mein Mann wird philosophisch. Genau. Das Schlimmste ist, du stellst fest, dass deine Variante zum Kotzen ist. Aber du musst sie zu Ende spielen. Ja, da bleibt nur noch die Flasche. Ich weiß nicht. Ich habe so ein merkwürdiges Gefühl. Diese College-Meisterschaften damals im Schach. Unser Spiel gegen Chicago. Meinte nicht auch, dass dies genau der Zeitpunkt war, ab dem sich alles negativ entwickelt hat? Dass wir einfach eine schlechte Variante gewählt haben. Wir alle hatten die Chance, etwas Großes, etwas Besonderes zu tun. Hör auf jetzt zu lachen. Was ist passiert? Ich habe einen miesgehenden Buchladen und eine kaputte Ehe. Ja, ja, Steve. Du gefällst dir darin, ein Trinker zu sein, der sich mühsam über Wasser hält. Lucy, du bist ein kleiner Angestellter ohne Perspektive, der seine Arbeit hast. Verlierer sind wir. Verlierer? Ja, alle. Einer wie der andere. Na, bei Barney stimmt das nicht. Ich weiß nicht. Ja, er ist stinkreich und intelligent. Aber er stellt sich ein Schachbrett mit festgeleimten Figuren ins Wohnzimmer und grübelt darüber nach, was er vor 30 Jahren falsch gemacht hat. Sieht auch nicht unbedingt nach einem Gewinner aus. Es ist angerichtet. Darf ich ins Speisezimmer bitten? Spanisch. Soll ich dir etwas vorlegen? Der Lachs zum Beispiel, der ist einfach... Spanisch! Spanisch! Lass mich in Ruhe mit deinen Luxushappen. Ich will hier raus. Du öffnest jetzt diese gepanzerte Garagentür. Oder was? Ich unterschätze ihn nicht, Bunny. Vielleicht bringt er dich um, wenn du ihn nicht rauslässt. Kratze jetzt mein letztes Geld zusammen und hetze dir einen Anwalt auf den Hals, Banisch. Auf Freiheitsberaubung steht Gefängnis, falls du das noch nicht wissen sollst. Die besten Anwälte Amerikas werden mich verteidigen. Was heißt hier Freiheitsberaubung? Ein Fehler in der Elektronik verhindert das Öffnen des Tores. Sobald ich ihn gefunden habe, könnt ihr gehen. Na schön, Banisch. Ich wollte dein Spiel nicht mitspielen. Aber jetzt bin ich dabei. Du hast uns hier in der Falle. Warum? Damit du beweisen kannst, dass wir dich damals im College schäbig behandelt haben? Ist das der Grund? Okay. Wir haben dich schäbig behandelt. Beschämt. Entschuldige. Jetzt ist Schluss damit. Es ist längst vorbei. Vorbei? Und was ist mit meinem Spiel bei der Nationalen gegen Wessler? Haben wir das vergessen, nachdem es vorbei war? Oh nein. Das haben wir nicht. Mein Gedächtnis hat kein bisschen gelitten. Wenn ihr wollt, kann ich euch auf der Stelle sämtliche Züge des Spiels aufsagen. Da gibt es nur einen wichtigen Zug. Auch zu sagen, Bunny. Das Opfer, das zum Sieg führende Opfer, der Zug, den du nicht gemacht hast. Ich habe vergessen, welchen Schwachsinn du stattdessen gespielt hast. Nein, es ist nicht Schluss damit. Es wird nie Schluss sein damit, verdammt nochmal. Hol ein Spiel her, Bunny. Ich fordere dich aus. Wir analysieren es sofort. Wir werden die ganze Saison noch einmal durchgehen und ich werde dir zeigen, wie du alles vergeigt hast. Peter, ich habe eine bessere Idee. Ich werde euch eine Geschichte erzählen. Die Geschichte meiner Rache. Denn Rache ist die beste Möglichkeit, gleichzuziehen. Aber es ist keine Rache, wenn das Opfer nichts davon weiß. Also werde ich es euch sagen. Ich werde euch ganz genau erzählen, wie ich euer Leben ruiniert habe. Alles fängt mit diesem Spiel an. Ich habe dieses Spiel nicht geschmissen. Es war nicht zu gewinnen. Das weiß ich jetzt, aber damals wusste ich es noch nicht. Ich dachte, ihr hättet recht. Ich hätte alles zerstört. Es hat dann mir gefressen. Ich wurde besessen von diesem Spiel, wollte nur noch eins sein. Eine zweite Chance. Ich wollte irgendwie zurückgehen und einen anderen Weg wählen. Ich wollte andere Züge machen und schließlich als Gewinner dastehen. Mehr als 50 Jahre habe ich auf dieses Ziel hingearbeitet. Und zwar nur auf dieses eine Ziel. Was? 50 Jahre? Du meinst wohl 5? Nein, 50! Ja, verrückt! Keineswegs, ich bin ein Genie. Ihr alle kennt doch den Begriff der Zeitreise. Aber das kann es gar nicht geben, die Paradoxa. Du hast Recht und Unrecht, Norton. Die Paradoxa existieren, aber sie machen die Zeitreise nicht unmöglich. Ich will euch nicht mit mathematischen Ausführungen langweilen, die keiner von euch versteht. Ich will euch nur so viel verraten. Die Zeit selbst fließt nicht. Nur unser Bewusstsein bewegt sich an ihr entlang, flackert von einem Punkt zum nächsten. Diese Analogie war mein Ausgangspunkt. Wenn sich das Bewusstsein in eine Richtung bewegte, musste es sich genauso gut in die andere bewegen lassen. Ich habe jedoch 50 Jahre gebraucht, um das zu ermöglichen, was ich eine Rückblende nenne. Das war in meinem ersten Leben, einem Leben voller Lächerlichkeit und Armut. Ich habe jeden von euch gehasst. Ich habe Norton einmal getroffen, 10 Jahre nach dem College. Du gabst gerade eine Autogrammstunde und du warst so überaus gönnerhaft. Damals habe ich mich entschlossen, euch zu ruinieren. Und das habe ich dann auch getan. Im Alter von 71 Jahren hatte ich mein Gerät vollendet. Es gab keine Möglichkeit, Materie durch die Zeit zu bewegen, aber mit dem Geist, da war es eine andere Sache. Ich konnte meinen Geist an jedem Punkt meines Lebens zurückschicken. Natürlich konnte ich nichts mitnehmen, aber ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Also prägte ich mir die wichtigsten Dinge ein und blendete zurück in meine Jugend. Und endlich hatte ich die zweite Chance, ein paar andere Züge im Spiel des Lebens zu warten. Und dein Körper? Was ist mit dem passiert, ne? Was ist mit seinem Körper passiert? Die Rückblende tötet den Zeitreisenden, das heißt seinen Körper. Seine ursprüngliche Zeitlinie setzt sich jedoch fort. Inzwischen entsteht in der Vergangenheit eine neue, abweichende Zeitlinie. Ja, als Ausgleich. Also ich kann kaum glauben, dass ich hier sitze und mir das alles mit anhöre. Und dass er das auch noch ernst nimmt. Da muss ich Ihnen zustimmen, Katie. Ich bin nicht so leichtgläubig wie du, Bruce. Und wenn du denkst, ein paar Lacher erzielen zu können, indem du uns diesen Mist auftischst, dann bist du schief gewickelt. Nun, Kapitän, Willst du auch etwas dazu sagen? Das ist alles schwer zu glauben, Bruce. Du hast selbst gesagt, du seist von dem Spiel besessen. Das stimmt. Und ich meine, du solltest lieber mit einem Profi darüber reden, statt mit uns. Mit was für einem Profi? Du weißt, was ich meine. Mit einem Psychiater. Dein Versagen hat dich nicht weniger gönnerhaft gemacht. In der Zeitlinie, in der du dich als erfolgreicher Romanautor erwiesen hast, warst du genauso schlimm. Wie lächerlich deine Täuschungsmanöver sind. Gut, du hast offensichtlich großen Erfolg gehabt, aber das reicht dir noch nicht. Du musst auch noch komplizierte Rachefantasien konstruieren, um uns einzureden, dass du hinter unseren Fehlschlägen steckst. Das hat mit Fantasien nichts zu tun. Ich kann euch genau erzählen, wie ich es gemacht habe. Also bloß das jetzt nicht. Lass ihn seine Geschichte erzählen. Vielleicht bist du uns dann aus diesem Irrenhaus raus. Vielen Dank, Easy. Ich werde mit dir anfangen. Steve, denn mit dir habe ich tatsächlich angefangen. Du warst leicht zu verdichten, weil du schon immer beschränkt warst. In der ursprünglichen Zeitlinie warst du so reich, wie ich es jetzt bin. Während ich mühsam ein Gerät perfektionierte, hast du schnelles Geld gemacht. Computer, Hard- und Software. Du warst einer der besten im Elektronikbereich, einfallsreich und genial. Als ich zurückblendete, habe ich einfach deinen Platz eingenommen. Aber zuvor habe ich deine klügsten Ideen studiert, die grundlegende Patente, die dich reich gemacht haben. Ich prägte mir alles ein, jeweils mit Datum, an dem du mit jedem Einzelnen herausgekommen bist. Dann benutzte ich mein Gerät und kam dir überall zuvor. Es war ein Kinderspiel. Hast du dich nie darüber gewundert, wie ich dir jeden deiner kleinen Geistesblitze weggenommen habe? Mein Reichtum ist eigentlich der deine, Del Mario. Du verdammter Hund. Lass dich nicht verschocken, Steve. Er denkt sich alles aber aus, um uns zu verletzen. Aber es ist ja wahr. Lass ihn doch. Peter, es ist ja wahr, was Steve gesagt hat. Alle seine Ideen. Er war mir immer voraus. Und ich hab's dir gesagt. Ja, ja. Ich hab's dir doch gesagt. Ja, Steve. Bruce, hast immer voraus. Gesagt. Bruce, hast du es auch gesagt. Jetzt benutzt er nur deine Ängste gegen dich. Del Mario, wie wär's denn mit deinem Drink? Bruce, das ist niederträchtig. Del Marios Ruin war leicht zu bewerkstelligen. Du warst schon schwieriger, Stuart. Er lebte nur für seine Arbeit. Ich brauchte ihm nur einige Male zuvor zu kommen und schon war sein Selbstwertgefühl futsch. Den Rest erledigte er dann selber. Aber du wusstest dir eher zu helfen. Gut, mach nur weiter. Mach immer weiter mit deinen Märchenbranche. Der Marios Ideen, die hat mich reich gemacht. Dieses Geld habe ich gegen dich verwendet, DC. Großes E, großes C. Dein Sturz war weniger eindrucksvoll, denn du warst auch nicht so weit oben. Es reichte deiner Karriere, kleine Stöße zu versetzen, um dein Leben in einen mäßigen Fehlschlag zu verwandeln. Als du bei Food und Cohn warst, Food und Cohn? Da habe ich dafür gesorgt, dass eine andere Agentur euren Text Allert abwarb, unmittelbar vor einer großen Kampagne, die dir Renommee verschafft hätte. Und erinnerst du dich noch daran, als du deine Stellung dort aufgabst, um einen besser bezahlten Posten anzunehmen? Erinnerst du dich, wie schnell diese neue Agentur pleite war und du längere Zeit keine Arbeit mehr hättest? Das warst du. Das war ich, ja. Hast du dich nie gewundert, wie unfehlbar falsch deine beruflichen Schachzüge immer waren? Wenn du meinst, das wirft mich um, dann bist du auf dem Holzweg. Das beweist nur, dass du über mich nachgeforscht hast. Und du Norton. Du, unser furchtloser Anführer. Du. Du warst der Schwierigste von allen. Ich habe deinen Roman gelesen. Ich habe nie einen Roman veröffentlicht. Aber ja doch. Allerdings in der ursprünglichen Zeitlinie. Es war ein beachtlicher Erfolg. Stand sogar auf der Bestsellerliste. Das war ein Unsinn. Er hieß Bestien im Käfig. Mein Gott, Peter. Oh, niemand weiß etwas von diesem Buch. Peter. Wie zum Teufel hast du das herausbekommen? Ja, mein alter Agent. Von ihm weißt du den Titel. Nein. Du lügst. Peter, was ist los? Was regst du dich denn so auf? Ein Buch. Bestien im Käfig. Peter. Hat er ein solches Buch geschrieben? Ja. Das habe ich. Nach dem College. Mein erster Roman. Das sollte vielmehr mein erster werden. Ein Jahr Recherchen und 2 Jahre, um den Roman zu schreiben. Peter, als ich endlich fertig war, schickte ich ihn meinem Agenten. Aber dann, kaum 3 Wochen, nachdem ich ihn zur Post gebracht hatte, kam Blue Show heraus von Donald Hastings Sullivan. Peter. Einem alten Lohnschreiber, der 50 Horrorschwarten und ein Dutzend Schablonenwestern verfasst hat. So ein Buch von einem solchen Schriftsteller. Niemand konnte es glauben, ich auch nicht. Es war ja mein Buch. Es war zwar nicht Wort für Wort abgeschrieben, aber die Geschichte, der Hintergrund, die Vorfälle, ja, selbst einige Personennamen stimmten genau übereins. Es war unbegreiflich. Peter. Mein Agent hat das Buch nie einem Verlag angeboten. Denn es würde ja wie geistiger Diebstahl aussehen. 3 Jahre meines Lebens. Und er hat sie Diebstahl genannt. Es gab Streit und endete damit, dass er mich rauswarf. Ein zweites Buch habe ich nie geschrieben. Ich habe das Manuskript vernichtet, die Kopien verbrannt. Außer meinem Agenten, Casey und mir, wusste niemand von dem Buch. Wie hast du das herausbekommen, Banisch? Ich sagte bereits, ich habe es gelesen. Ach, du verdammter Lügner. Ruhig, Peter, ruhig. Ich sage die Wahrheit, und du weißt es. Ich habe den Roman gelesen. Ich kann ihn sogar auswendig aufsagen. Und in der Tat, das habe ich schon einmal getan. Und zwar vor Donald Hastings Sullivan, der in meinen Diensten Blue Show geschrieben hat. Er hat ein hübsches Honorar kassiert und die Tantiemen, die beträchtlich waren, haben wir uns geteilt. Du Schwein. Das stimmt. Stimmt wirklich, du hast mir das angetan. Du hast meine Worte gestohlen, meine Träume, alles. Und die anderen Fehlschläge, hinter denen steckst du auch. Nach Blue Show, als ich mit dem Journalismus anfing und die große Story hatte, die sich plötzlich vor meinen Augen verflüchtigte. Der Riesenskandal, den ich aufdeckte. Und dann fielen meine Informanten von einem Tag auf den anderen um. Und es schien auch, als hätte ich alles erfunden. Verleumdungsprozesse folgten. Jedes Mal, wenn ich einen Finger rührte, bin ich verklagt worden, bis sie mich aus dem Beruf draußen hatten. Aber es waren keine Zufälle. Du warst es. Banish. Du hast mein Leben gestohlen. Kompliment, Norton. Dich habe ich zweimal brechen müssen. Warum das alles, Banish? Warum? Weil wir dir ein paar Streiche gespielt haben? Vielleicht waren wir mies. Aber damals ist es mir nicht so schlimm vorgekommen, weißt du? Ja. Du hast ja einen guten Teil davon herausgefordert. Aber was immer wir dir angetan haben, das hier heute, das haben wir niemals verdient. Wir gehörten nämlich zu deiner Mannschaft. Wir waren deine Freunde. Ihr wart nie meine Freunde! Richtig. Richtig. Du bist doch nicht mein Freund. Funny, Buddy. Aber jetzt lass uns hier raus. Ach, lass uns raus, komm, ihr geht jetzt raus. Spaß gehabt. Wir haben noch kein Schach gespielt. Wenigstens ein paar Partien. Um der alten Zeiten willen. Na bitte, die Partie. Wir werden die Partie neu spielen. Natürlich, ich bin ein fairer Mensch, ja, versteht ihr? Die Partie neu spielen. Keiner von euch hat mir hier eine Chance gegeben, aber ich werde euch eine geben. Ich habe, wie sagtest du so schön, Norton, euer Leben gestohlen. Ich gebe jedem von euch einen Versuch, es wieder zurückzugewinnen. Ja. Wir werden die Partie nachspielen. Ich nehme Wesleys Figuren, ihr nehmt meine hier. Ihr könnt zusammenspielen oder jeder einzeln gegen mich hier. Ihr könnt euch auch beraten. Ihr braucht mich nur zu schlagen. Und ist das denn so? Ich werde euch gehen lassen und euch alles geben, was ihr möchtet. Geld, einen Spitzenshop, was auch immer. Ach, fahr zur Hölle. Will denn dieses verdammte Geld nicht? Oder falls ihr das vorzieht, könnt ihr auch mein Rückblendegerät benutzen. Ja. Alles wieder verändern. Und das Leben leben, für das ihr bestimmt wart, bevor ich mich eingemischt habe. Ich mache es euch ganz leicht. Ihr braucht nur eine gewonnene Partie zu gewinnen. Aber Banish... Du weißt, ein gewonnenes Spiel noch einmal zu gewinnen, ist eine der schwierigsten Aufgaben beim Schach. Ja, ich kann diese Partie gewinnen mit geschlossenen Augen. Ich kann sie gewinnen. Los, Buddy, hol das Spiel. Er soll das Spiel holen. Mario. Ja, gut, lass ihn das Spiel holen. Du wirst hinterher nicht die Ausrede haben, betrunken gewesen zu sein. Ruhig. Ich werde dich schlagen, wenn du stocknüchtern bist. Wir spielen morgen. Peter, lass uns von hier verschwinden. Noch heute Nacht. Jetzt. Peter. Unser Auto ist zwar in der Garage eingeschlossen. Einen anderen Zugang zum Haus habe ich noch nicht entdeckt, aber lass uns doch versuchen, ein Telefon zu finden. Wir müssen eins finden. Wir müssen Hilfe herbeirufen. Oder wir steigen einfach durchs Fenster und verschwinden zu Fuß, hm? Peter. Schau doch endlich von diesem blöden Schachbrett auf. Ich bin beschäftigt. Wir müssen etwas tun. Dieser Banish ist verrückt. Er will uns alle umbringen. Er gehört eingesperrt. Er hat die Wahrheit gesagt. Ich weiß. So, du weißt. Dann kannst du sicher verstehen, wie ich mich jetzt fühle. Schau mal. Dies hier ist die Ausgangsstellung. Das Problem ist nur jetzt, den richtigen Zug zu finden, die richtige Variante. Steve spielt zuerst. Selbst wenn er verlieren sollte, können Easy und ich aus seinen Fehlern lernen. Casey, wir müssen Banish schlagen. nicht verstehen. Am Anfang sah alles so gut aus. Dieser Schnupfen wird immer schlimmer. Ich bin jetzt noch der Meinung, dass meine Strategie zum Sieg führen muss. Mit dem Doppelopfer von Springer und Läufer habe ich ihn die Bauern vor dem König weggeräumt. Fanny Bunny stand gestern wie ein gerupftes Huhn im Freien, schutzlos meinem Angriff ausgesetzt. Es gab so viele Züge, dass ich gar nicht wusste, für welchen ich mich entscheiden sollte. Du hast zu aggressiv gespielt und du easy zu verhalten, bis du von Banishs Damenopfer überrascht wurdest. Irgendwo dazwischen liegt die Lösung. Habt ihr schon einmal daran gedacht, dass dieses Opfer vielleicht überhaupt nichts bringt? Und dass die Partie keineswegs gewonnen ist? Irgendein Zug ist falsch. Damals, vor 30 Jahren, gleich nach dem Spiel, hat Wesley selbst zugegeben, dass er schon verloren war. Das stimmt. Das hatte ich ganz vergessen. Wesley war fast ein Großmeister. Er musste wissen, wovon er redet. Nein, es gibt den Sieg. Es gibt ihn. Und ich habe vor, ihn zu finden. Wir haben es, Casey. Hm? Ihr habt was. Der neuen Zug, der einen psychopathischen Gastgeber in die Knie zwingen soll? Verstehst du denn nicht, dass mich euer blödes Spiel einen Dreck interessiert? Ist es dir denn vollkommen egal, was ich dazu sage? Ich möchte mit dir reden. Du, Casey, ich habe morgen ein großes Spiel. Ich brauche meinen Schlaf. Außerdem glaube ich nicht, dass du mir irgendetwas Neues zu sagen hast. Ach, dann weißt du wohl schon, dass Banish mich während der letzten zwei Tage versucht hat, ins Bett zu kriegen. Bist du? Oh, Peter, darum geht's doch jetzt gar nicht. Er ist ein ekelhafter Fettkloß. Hat mir sogar Geld angeboten. Warum erzählst du mir das? Um dich wach zu rütteln. Siehst du denn nicht, dass dieser Banish dich und die anderen vernichten will? Dass ihm jedes Mittel dazu recht ist? Nicht mich wollte er. Auf dich hat das abgesehen. Peter, spiel nicht gegen ihn. Er wird dich schlagen, genau wie die anderen. Casey. Peter, jetzt hör mir bitte mal eine Minute zu. Begreifst du denn nicht, dass sich in dieser Woche alles verändert hat? Peter, bis vor ein paar Tagen haben wir doch gedacht, du wärst ein Versager. Aber das stimmt nicht. Es war ja nicht deine Schuld. Auch kein Pech oder persönliche Unzulänglichkeit. Banish ist für alles verantwortlich. Du hast ja nie eine Chance gehabt. Aber jetzt ist die Gelegenheit gekommen. Banish hat prahlen müssen, um seine Rache zu vollenden. Aber durch seine Prahlerei hat er dich befreit. Dann wäre ja jeder weitere Zug vollkommen überflüssig.